Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nordsüd-Erklärung vom 15. Juni würdigte Atanas Ivanov, Ehrenvorsitzender des bulgarischen Kommunistenverbandes, am 9. Juni in seiner Stellungnahme die unvergänglichen Verdienste des großen Genossen Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes.